so kann das Entsatzheer zur Rettung der Reichshauptstadt sich bilden. Dem Kaiser kommen der Kurfürst von Sachsen mit 11.400 Mann, der junge Max Emanuel von Bayern mit annähernd der gleichen Zahl, aus dem schwäbischen und fränkischen Kreis 8.400 Mann und der Polenkönig Johann Sobieski II., mit dem trotz französischer Gegenarbeit ein Bündnis abgeschlossen werden konnte, mit 13.000 bis 14.000 Mann zu Hilfe, während die österreichischen Erblande über 21.000 Mann aufbringen. Die Türken versuchen mit verzweifelten Stürmen am 4. und 5., am 6. und 8. September die Stadt doch noch zu bezwingen, der sie sich in der Nähe der Burg schon bedrohlich genähert haben. Das Burgravelin ist bereits gefallen. Aber trotzdem bleibt das wilde Anrennen des Feindes vergebens. Die Stadt harrt aus und nun, allerdings bereits in der allerhöchsten Bedrängnis Wiens, erscheinen die Befreier. Vom Kahlenberg und dem übrigen Wiener Wald herabsteigend, schlagen sie am 12. September durch einen Ausfall der Belagerten unterstützt das mächtige Türkenheer in erbitterter Schlacht in die Flucht. Eine ungeheure Umwälzung vollzieht sich fortan in Europa. Der Tag der Wiener Schlacht ist die Geburtsstunde der österreichischen Großmacht, die sich nun in Verfolgung der geschlagenen Feinde in langem, ruhmvollen Kampfjahren aufbaut und deren Kraft alsbald auch auf die Lage im Westen zurückstrahlt und Frankreich in die Schranken zu weisen versteht. Auf der Verfolgung des geschlagenen Feindes fällt Gran in die Hand der Kaiserlichen. Der unglückliche Großvezier aber wird durch die seidene Schnur gerichtet, die ihm der Sultan übersendet. Obwohl nun die Polen nach Hause ziehen, beschließt die Heilige Liga, zwischen dem Kaiser und Venedig geschlossen, die Weiterführung des Krieges. Eine Amnestie soll den aufständischen Magyaren die Umkehr erleichtern. Die Franzosen sind von diesem Ausgang von Kara Mustafas Feldzug wenig erbaut. Der Traum von Ludwigs Kaiserkrone verblasst und der König muss fürchten, dass nun der Kaiser kräftiger am Rhein auftreten kann. Die Franzosen hatten ihren türkischen Bundesgenossen unterstützt, indem sie am 1. September 1683 ein Heer in die spanischen Niederlande einrücken ließen, das 1684 Luxemburg erobert und Trier besetzt. Der Kaiser aber muss die Unmöglichkeit eines Krieges einsehen, der ihm Straßburg zurückerobern soll. Da die Kurfürsten auf die Erhaltung des Friedens drängen, kommt es am 15. August 1684 in Regensburg zu einem 20-jährigen Waffenstillstand, der durch die Einbeziehung von Spanien im ganzen Westen den Frieden wiederherstellt. Die Reunionen mit Straßburg, Luxemburg und der Festung Kehl sind zwar nicht abgetreten, bleiben aber in der Hand der Franzosen. Im Kampf gegen die Türken wird 1685 ein Siegesjahr. Neuhäusel wird zurückerobert und das zu spät erscheinende türkische Entsatzheer bei Gran besiegt. Emmerich Tökelü ist als halber Gefangener nach Adrianopel gekommen und die Kuruzen werden nun in Oberungarn immer mehr zurückgedrängt. Ihre Festungen fallen. Eine Ausnahme macht bloß Munkax, das von Hedwig Zrini, der Gemahlin Tökelüs, unerschütterlichen Mutes verteidigt wird. Russland, Brandenburg und Schweden treten dem Bündnis gegen die Türkei 1686 bei. Mit 60.000 Mann belagern Karl von Lothringen und Max Emanuel von Bayern das von Abraham Pascha tapfer verteidigte Ofen, das am 2. September nach dem Heldentod des Verteidigers genommen wird. Noch vor der Einnahme der Hauptstadt Ungarns hat Hans Haller von Hallerstein als Bevollmächtigter von Michael Apafi Siebenbürgen unter kaiserlichen Schutz gestellt, wofür der Kaiser Apafi und seinen Sohn die Herrschaft auf Lebenszeit am 28. Juni 1686 zugesteht. Auf dem Schlachtfelde bleiben die Kaiserlichen siegreich. Fünfkirchen wird genommen, die Türken erleiden bei Segedin eine Niederlage, worauf die Stadt in die Hände der Sieger fällt. Im Jahre 1687 vollends, am 12. August bei Mohacs völlig geschlagen, müssen die Feinde Slawonien und Siebenbürgen räumen. Josef, der Sohn Kaiser Leopolds, wird nun zum erblichen König Ungarns gekrönt und der einst so aufsässige ungarische Adel lässt auf dem Reichstag von Pressburg den Insurrektionsartikel fallen, der ihm zum Schutze der Verfassung das Recht zur bewaffneten Erhebung gegen den König eingeräumt hatte. Das bisherige Schein- und Sorgenkönigtum der Habsburger in Ungarn fängt nun an, eine sehr konkrete Macht darzustellen, welche die Stellung seiner Träger im Reich und in Europa erheblich verändert. So hat sich aus der Bedrohung Wiens ein Siegeszug entwickelt, der von Jahr zu Jahr tiefer in das türkische Machtgefüge eindringt und den Alpdruck aufhebt, der jahrhundertelang über Europa gelastet. Die Macht aber, für die der Türke seit jeher der Fanghund gewesen, ihr den Weg zur Vormacht Europas freizumachen, Frankreich, ist durch diese Entwicklung auf das Peinlichste überrascht. Da schreiten die Heere dieses armseligen Kaisers auf einmal, gerade als man eben hoffen konnte, sich endgültig des linken Rheinufers zu bemächtigen, im weiten Ungarn von Sieg zu Sieg, und der Halbmond beginnt sich zum Untergang zu neigen. In seiner sorgenvollen Lage ergibt sich für Ludwig XIV. Endlich eine schickliche Gelegenheit, seine Truppen gegen den Kaiser marschieren zu lassen. Nach dem Tod des Kurfürsten Karl von der Pfalz am 26. Mai 1685, mit dem die Simmernsche Linie der Pfälzer ausstirbt, erhebt Frankreich im Namen der Liselotte, der Schwägerin Ludwigs und Schwester des verstorbenen Kurfürsten, gegen den durch Verträge erbberechtigten Pfalzgrafen von Neuburg Anspruch auf die Pfalz. Der Sonnenkönig fordert zumindest das Herzogtum Simmern, die Städte Lautern und Germersheim und den Anteil der Pfalz an der Grafschaft Sponheim. Wenn sich das Reich den französischen Ansprüchen fügt, hat Frankreich keine erheblichen Hindernisse mehr, seine Grenze vollends an den Rhein vorzuschieben. Aber der große Kurfürst hat sich schon im März 1686 wieder mit dem Kaiser zu einem Schutz- und Trutzbündnis gefunden. Er ist durch die Aufhebung des Edikts von Nantes, das die Freiheiten der französischen Hugenotten vernichtet, empört und nimmt die ausgetriebenen Refugiés zu Tausenden in sein Land auf, das durch diese Einwanderer ca. 20.000 treue und fleißige Untertanen erhalten hat. Er sichert nun dem Kaisersohne Josef die Stimme bei der Kaiserwahl und stimmt den spanischen Erbansprüchen des Kaisers zu. Auch der Bayer ist durch seine Ehe mit Leopolds Tochter Maria Antonia diesem eng verbündet und hat auch der spanischen Erbschaft zugestimmt, nur seiner Gemahlin und ihren Söhnen den Besitz der spanischen Niederlande oder eines gleichwertigen Ersatzes ausbedungen. Die Augsburger Allianz vom 9. Juli 1686, in der sich Spanien, Schweden, Bayern, die Kurpfalz, der bayerische und fränkische Kreis zur Verteidigung des Friedens und des bestehenden Besitzstandes zusammenschließen, verstärkt die Stellung des Kaisers. Ludwig XIV. Entschließt sich zum Losschlagen. Er will nicht warten, bis der Habsburger mit den Türken fertig geworden ist, denn die Lage der Osmanen wird immer bedrohlicher, ist doch eben schon Belgrad in die Hand der Kaiserlichen gefallen. Der Sonnenkönig entschließt sich, durch einen raschen Vorstoß in die Pfalz die Welt daran zu erinnern, dass er der mächtigste Mann in Europa ist. Am 24. September 1688 lässt er seine Truppen über die Grenze gehen. In einem Manifest fordert er die Anerkennung der Reunionen ultimativ bis Jänner 1689. Die Franzosen haben den Augenblick gut gewählt. Die Truppen des Kaisers stehen in der Ferne Südungarns, zum Teil schon in den Tälern von Serbien, ebenso die Kontingente der wichtigeren unter den armierten Reichsständen. Die Nicht-Armierten aber sind keine Gegner für die Franzosen. Dem Angriff des berühmten französischen Festungsbaumeisters Vauban fällt überraschend schnell die feste Philippsburg zum Opfer. Bald sind die Städte der Pfalz auf dem linken Rheinufer, Worms und Speyer, Mainz und Trier und auf dem rechten Ufer Mannheim in der Hand der Franzosen. Auch Bonn ist bereits von ihnen besetzt. Französische Plünderungsscharen strömen ins benachbarte offene Schwaben und Franken, mit vorgeschobenen Abteilungen bereits über die Alb bis zur Donau streifend.